from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 67. Worum es heute geht, brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu erklären. Es hat ein Erdbeben gegeben in der NBA, über das wir ausführlichst reden werden. Wie immer wird das Ding präsentiert von der Basket. Checkt basket.de und facebook.com/basket. Gibt kein Baldrian für mich, gibt Rotwein. Ich habe direkt die Pulle auf den Tisch gestellt. Und hoffe, dass die Verbindung stabil bleibt. Ich habe gerade davon gesprochen. Es gibt eine Unwetterwarnung, eine Taifunwarnung. Insofern bin ich mal gespannt, mein erster Taifun. Aber das soll nicht euer Problem sein. Heute gibt's Kevin Durant und zwar volle Kanone. Und wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel springen. Ich glaube, es gibt ganz viel zu besprechen. Du hast es gecallt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Du hast gesagt, dass du denkst, dass du es im Urin hast, dass er das Team wechselt und zu den Warriors stößt und das jetzt passiert. Ja. Wie überrascht warst du trotzdem? Sehr überrascht, muss ich sagen. Also gecallt ist vielleicht zu viel des Guten. Irgendwie so ein bisschen Bauchgefühl, also mehr ist das daher gekommen, dass ich dachte, wenn er wirklich zu den Golden State Warriors wechselt oder wenn er das wirklich will, dann muss er das jetzt machen. Dann kann er das nicht erst im nächsten Jahr machen. Da sind wieder zu viele Unwägbarkeiten in einem Jahr dazwischen. Man weiß nicht, ob die Form der Warriors, die sie ja bis zu den Finals hatten, konserviert werden können, kann und so weiter und so fort. Und da er die Warriors halt zu sich hat antanzen lassen, wie auch viele andere Teams, aber für mich waren die immer am aussichtsreichsten, dachte ich schon, dass er das ernst meint. Und irgendwas hat mir gesagt, dass er dann auch wechselwillig ist, sagen wir mal, aber das war natürlich nur N gleich 1 und Bauchgefühl, also auf keine Facts, Rumors oder Sources, wie es die ganzen NBA-Kommentatoren immer machen, gestützt. Ja, diese Pitches sind ja immer eine interessante Sache. Ich meine, du bist ja sowieso aufgrund deines Berufsstands ein Experte, was Pitches betrifft, aber in dem Fall war es ja jetzt wirklich so, dass da jedes Register gezogen worden ist. Sogar The Logo, Jerry West, hat der als Berater für die Warriors tätig ist, fürs Front Office, glaube ich, hat angerufen und hat erzählt, wie er die ersten 7 Finals verloren hat, wie er gespielt hat, und das ist ja tatsächlich so gewesen, bis er dann seinen ersten Titel gewonnen hat und hat dann irgendwie wirklich dem Kevin Durant allen möglichen Honig ums Maul geschmiert. Iggy war mit dem Pitch und hat erzählt, wie transzendent ja das die Erfahrung war, mit Kevin Durant dann irgendwie die erste Goldmedaille zu gewinnen und all sowas. Und anscheinend hatte ihn das dann so überzeugt, das Sportliche, dass er zugeschlagen hat. Es gab natürlich dann noch ein bisschen Aufwand um diesen gesamten Tweet, auf den du wahrscheinlich jetzt gleich nochmal zu sprechen kommst. Du hast den nämlich erwähnt über unsere Social-Media-Kanäle oder nochmal gerepostet. Aber generell war das Echo jetzt mal allein unter den Spielern der NBA betrachtet gar nicht mal positiv. Hat so einen Verräter-Touch. Ja, ich glaube auch so. Nachdem LeBron nach Miami gegangen ist, ist jetzt so der nächste Villain. Was die anderen NBA-Spieler angeht, ist natürlich klar. Ich meine, die sehen ihre Chancen auf den, die sehen ihr Championship-Window kleiner werden als ein Schlüsselloch wahrscheinlich. LeBron kann, glaube ich, glücklich sein, dass er dieses Jahr eine Championship geholt hat. Aber was die Pitches betrifft, nochmal dazu zurück, das nimmt auch manchmal total abstruse Formen an. Die Jerry West ist ja das eine, das ist ja noch so bezogen auf Basketball. Die Boston Celtics haben Tom Brady mitgebracht. In weißer Jeans, wie berichtet worden ist, ist Tom Brady da angerückt. Mit Giselle Bündchen. Ja, das weiß ich nicht. Kann gut sein, ja. So ein bisschen was fürs Auge noch. Also für fachfremd quasi, nur um zu sagen, dass Tom Brady seinerzeichen Star Quarterback bei den New England Patriots, die ja auch da aus der Gegend kommen, um nochmal zu zeigen, wie toll denn diese Gegend ist und wie toll denn diese Historie ist und wie die Fanbase generell in Boston und. Aber das hat dann am Ende auch nicht gezogen. Den Tweet, den du angesprochen hattest, der war aus 2010, nämlich genau aus dem Jahr oder ein paar Tage danach, nachdem LeBron eben weil er seine Decision damals verkündigt hat, wo Kevin Durant gesagt hat, anscheinend wollen jetzt alle zu den Heat oder den Lakers. Die Lakers, wenn ihr euch damals dran erinnert, damals mit Dwight Howard, Steve Nash, Pau Gasol und Kobe Bryant. Und hat dann gesagt, na ja, warum joinen jetzt irgendwie alle, warum gehen jetzt alle zu so Superteams? Lass uns doch die Competition oder das Competition-Level irgendwie ein bisschen aufrechterhalten und versuchen uns gegenseitig zu schlagen. Das hat er ja so ein bisschen ad absurdum geführt, jetzt mit seiner Entscheidung. Allerdings muss man auch sagen, er war dann noch ein ziemlich junger Kerl, war nicht in der Situation. Das ist jetzt wieder 6 Jahre her. Also so ernst sollte man das vielleicht nicht nehmen. Wir werden wahrscheinlich auch mit 20 andere Sachen gesagt haben als mit 30. Also ja, sehe aber, ich absolut genauso. Ne? Also ich muss dazu sagen, auch so Tweets wie jetzt Paul Pierce ihn rausgehauen hat, if you can't beat him, join him. Oder was ist jetzt als nächstes dran? Ich habe gehört, bei Westbrook geht zu den Cavs oder sowas. Spielt natürlich viel Häme mit drin. Da kann man aber natürlich auch mal Paul Pierce daran erinnern, dass er mehr oder minder dann auch nochmal so ein bisschen hin und her gewechselt ist, je nachdem wie der Wind geweht ist in den letzten paar Jahren. Jetzt gerade was so die Clippers betrifft und sein letztes Jahr, wo er dann im Prinzip schon mit einem Bein im basketballerischen Rentengrab sozusagen dann war. Du entzählst dich natürlich da deiner Stimme, ich weiß darum. Nee, aber eine eigentlich nicht. Eine Sache ja. Noch, vielleicht sind die Boston Celtics damals so das erste Superteam der Neuzeit gewesen, deswegen weiß ich gar nicht, warum man sich so aufregt. Ich meine, damals die Meistermannschaft 2008 war es, glaube ich, von den Celtics, das ist zwar durch Trades zustande gekommen, aber er hat sich auch nicht dagegen gewehrt, dass Garnett, Rondo und Ray Allen in seiner Prime in seinem Team spielen, ne? Ja, also bei Paul Pierce war es natürlich nochmal eine andere Geschichte oder bei den Boston Celtics, weil da die beiden Stars per Trade zum Team gestoßen sind, während es jetzt in dem Fall bei Kevin Durant über die Free Agency lief. Das passiert wirklich enorm selten, dass ein Franchise-Spieler über die Free Agency sein Heimatteam verlässt, weil wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das eben der Fall sein wird, zieht das Team meist die Reißlinie, hust, hust, Russell Westbrook nächstes Jahr, dass man eben den Spieler noch per Trade verschifft, um wenigstens ein bisschen zurückzubekommen, weil das war natürlich jetzt aus Sicht der Oklahoma City Thunder der Super-GAU. Und um im Vergleich zu bleiben, oder um den Vergleich nochmal zu bemühen zu den Boston Celtics und dem in Anführungsstrichen ersten Superteam vor 8 Jahren, da hat, glaube ich, Kevin Garnett den Minnesota Timberwolves irgendwie 2 oder 3 Picks und 9 Spieler gebracht. Oklahoma bekommt nada, zero, nichts für den Abgang von Kevin Durant. Und das wirft die Franchise tatsächlich um Jahre zurück, wenn nicht, falls sogar Russell Westbrook den Verein verlassen sollte, entweder per Free Agency oder Trade, noch um Lichtjahre. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie selber damit gerechnet haben, muss ich sagen. Also ich glaube wirklich, dass sie bis zuletzt dachten, sie hatten ja das erste Meeting, glaube ich, vor dem 1. Juli, weil sie theoretisch das einzige Team waren, was bis dahin mit ihm sprechen durften. Und dann nochmal das letzte Meeting mit Kevin Durant. Und ich kann mir vorstellen, dass sie echt vielleicht im letzten Meeting noch, aber im ersten Meeting sehr selbstbewusst waren, weil Kevin Durant auch so als so loyaler Spieler irgendwie bekannt ist und er natürlich noch nie einen anderen Verein hatte. Sie hatten ihn gedraftet, hätten ihm das meiste Geld bieten können und. Und es wurde ja auch immer in den Medien gesagt, ja, das macht einfach auch aus finanzieller Sicht total Sinn, dass er noch ein Jahr wartet und dann, wenn der Salary Cap nochmal steigt, dann da hinwechselt. Was ich interessant fand, es wurde berichtet, dass Russell Westbrook nicht Teil des Pitches gewesen ist. Bei allen anderen Teams, also kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber was man so liest halt, bei allen anderen Teams war immer mindestens ein Spieler dabei. Also bei den Boston Celtics, obwohl da weiß ich es gar nicht, ob da noch ein anderer Spieler dabei war. Bei den Clippers waren Chris Paul, Blake Griffin und so mit dabei. Bei Golden State wurde ja auch bei Iggy dabei und ich glaube sogar auch Steph und Clay, ich weiß nicht genau, oder die hatten vorher mit ihm Kontakt. Aber Russell Westbrook hätte ja in die eine oder war vielleicht auch in die andere Richtung so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Ob er mit ihm weiter zusammenspielen will oder eben nicht. Tatsächlich haben sie sich sogar vorher getroffen. Okay. Also Nick Collison und Russell Westbrook und so, also die alte OKC-Crew, Ibaka ist jetzt nicht mehr da, hat sich privat getroffen mit Durant. Sam Presti war da ein bisschen genervt, der General Manager von OKC, und hat da also so ein bisschen gefragt, ja, woher wisst ihr denn, dass er nicht dabei war oder was denn da abgegangen ist. Ich muss auch sagen, ich finde, manchmal muss man da ein bisschen so zur Ruhe aufrufen. Allein dieses finanzielle Argument von wegen, ja, OKC kann ihm ja viel mehr Geld geben, ist natürlich ziemlicher Stuss von Anfang an gewesen, weil jeder Mensch wusste, dass er maximal einen 1+1 Vertrag unterschreibt. Insofern ist diese ganze Geschichte um das fünfte Jahr, das sind so Sachen, die bei Leuten wie Al Horford eine Rolle spielen und nicht bei diesen absoluten Mega-Superstars wie LeBron oder dann eben Kevin Durant. Die machen jetzt die kurzen Verträge, die wollen sich die Option offen halten, und letztlich sind es dann 2 oder 3 Millionen Dollar gewesen, die OKC ihm über 2 Jahre länger hätte geben können, und das macht absolut keinen Ausschlag. Ja, drauf geschissen, er hat doch gerade erst einen Schuhdeal für 300 Millionen unterschrieben, ne? Also darum wird es mit Sicherheit nicht gegangen sein. Es ist dann wirklich das Sportliche, und da können wir jetzt mal anfangen drüber zu reden. Also Russell Westbrook hatte ich gerade schon genannt, da würde ich dich mal ganz gerne fragen, ist Russell Westbrook vielleicht sogar in negativer Hinsicht ein Faktor gewesen, dass er gesehen hat, dass dieses Tandem nicht mehr funktioniert und dass es eventuell dann mit Steph und den anderen Superstars aus dem Team besser funktioniert? Oder ist es einfach dann doch der Wunsch nach der sicheren Wette, wenn man so will, egal ob das jetzt... Ja, Legacy können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, aber ist es der Wunsch nach einem sicheren Titel, den er ja vermeintlich jetzt gewählt hat, oder ist es vielmehr noch, dass man gesehen hat, egal wo ich jetzt hingehe, mit Westbrook zusammen kann das nichts mehr werden? Ja, super interessante Frage, gebe ich dir absolut recht. Ich umgehe sie aber ein bisschen und sage, es ist so ein bisschen der Wunsch nach basketballerischer Harmonie. OKC war immer mit den beiden Superstars hau drauf, Hammer, Meißel, Schmiedekunst sozusagen, basketballerische Schmiedekunst, immer brachiale Gewalt und irgendwie unablässige Energie. Und ich glaube schon, und was man jetzt so hört, Hoops Hype, Real GM, diese ganzen Geschichten, ich habe es ja F5-Tag genannt, man drückt immer auf Refresh, ist es wohl tatsächlich bei Durant so gewesen, dass er absolut gesagt hat, so toll er auch auskommt mit Kevin Durant, mit Russell Westbrook privat, er ist einfach nicht kontrollierbar auf dem Platz. Noch nicht mal er selber, also Russell Westbrook kann sich selber kontrollieren. Und ich glaube, gerade jetzt auch in der Playoff-Serie gegen die Warriors, das kann man ja gar nicht mal oft genug sagen, hat er gesehen, wie viel mehr anstrengend die Spielweise von OKC aus sei, immer Offensiv-Rebounds, immer ISOs, und wie viel federleichter es tatsächlich ja bei den Warriors aussieht, dass man sagt, okay, man lässt den Ball laufen, wenn einer mal nicht den Ball berührt oder so, ist okay, dann kriegt er direkt nachher einen offenen Schuss und kann den mit 45% versenken. Und ich glaube, gerade er hat darin einen riesen Vorteil gesehen, was das Spielerische betrifft, was die Quoten betrifft, was die Effizienz betrifft, was sogar auch so die Verletzungsanfälligkeit betrifft. Er muss jetzt nicht mehr irgendwie 10-11 Freiwürfe pro Spiel irgendwie ziehen, sondern kann einfach auch mal 4-5 offene Dreier versuchen pro Spiel. Und die bekommt er so nicht unbedingt, wenn er weiterhin bei den Thunder spielt. Ja, finde ich super interessant, was du sagst. Das als Gegenteil könnte man natürlich in den Ring werfen, dass du ja gegen diese vermeintlich sehr ausgewogene Mannschaft von Golden State trotz deiner schlechteren Technik oder schlechteren Spielweise in Anführungsstrichen, dass du 3-1 geführt hast. Und dann liegt's auch an Kevin Durant selber, wenn er der Superstar des Teams sein will, in 3 Spielen in Folge 1 zu gewinnen. Und das hat er nicht geschafft. Deswegen wahrscheinlich auch dieser, fade Beigeschmack, dass er ausgerechnet zu dem Team gegangen ist, was er vielleicht sogar, und das sind ja solche Spieler, die auch mal ein Spiel alleine mitentscheiden können, selber hätte schlagen können, was er nicht geschafft hat. Und dann dieser Satz von Paul Pierce, if you can't beat him, join him. Das wäre bestimmt nicht passiert, wenn er jetzt zu Schieß mich tot Boston oder San Antonio gewechselt wäre. Es wäre auch absolut nicht passiert, wenn er schon einen Titel gewonnen hätte. Und einer der Runs, sei es wo in dem Jahr, wo Russell Westbrook eine Meniskusverletzung hat, weil Patrick Beverly ein fieser Hund ist, ja, und da in der ersten Runde den Meniskus kaputt schießt von Westbrook, sei es, wenn man vielleicht doch gegen Dirk Nowitzki 2011 ein bisschen cleverer spielt oder dann eben in den Finals gegen die Heat im Jahr darauf. Das sind alles so Momentaufnahmen, wo man natürlich jetzt das Revue passieren lässt und sagt, ja, wäre das dann genauso ausgegangen? Und das ist wirklich auch eines dieser unfassbar faszinierenden Geschichten. Ich kann euch nur mal, liebe Hörer, allen ans Herz legen, den True Hoop Podcast sich anzuhören von gestern Dienstag, wo Brian Windhorst so ein bisschen die finanzielle Geschichte des Harden Trades nochmal aufrollt und eben sagt, wie das damals neu unterschriebene CBA und die Rose Provision es im Prinzip den OKC, den Thunder unmöglich gemacht haben, dann James Harden zu halten. Und das ist ja im Prinzip dieser Domino, Klammer auf, Bill Simmons nervt manchmal, Klammer zu, aber trotzdem dieser Domino, der ja letztlich diesen Stein ins Rollen gebracht hat, der jetzt letztlich, um bei der Metapher zu bleiben, unten in Tal angekommen ist mit dem Wechsel von Kevin Durant. Ja, dieser finanzielle Aspekt, den finde ich auch von der anderen Seite interessant. Also dieser Wechsel von Durant zu Golden State wäre auch nie zustande gekommen, wenn Steph Curry früh in seiner Karriere nicht diese Knöchelprobleme gehabt hätte, so einen kleinen Vertrag jetzt aktuell hätte mit nur 10 Millionen im Jahr, dass sie sich Kevin Durant aktuell leisten könnten und wenn sie nicht zum richtigen Zeitpunkt schon, vielleicht sogar auf den Sommer 2016 oder 2017 schielend, Klay Thompson und Draymond Green rechtzeitig verlängert haben zu Verträgen, die jetzt keine Maximalverträge mehr darstellen. Also auch das hat alles wunderbar gepasst. Dann musstest du im quasi nur noch, da können wir später drüber reden, mit Bogut und mit Barnes zwei Assets verschieben, um Platz zu machen. Das wäre unter normalen Umständen, hätte Curry frühzeitig seinen Vertrag verlängert oder zu mehr Geld, hätte Draymond Green nicht ein bisschen weniger als das Max genommen, hätte zum Beispiel Klay Thompson nur ein Jahr länger unterschrieben oder ein Jahr kürzer unterschrieben, dann wäre das alles nicht zustande gekommen. Ja, das ist natürlich unfassbar vielschichtig. Du hast jetzt so die Spielersicht oder vielleicht sogar nur die Teamsicht erwähnt, was das Finanzielle betrifft. Aber es geht ja noch ein bisschen tiefer. Wir können uns sogar jetzt mal anschauen, wie sich die Spielergewerkschaft verhalten hat, als das neue CBA, der neue Vertrag ausgehandelt worden ist zwischen der Spielergewerkschaft und der NBA. Da hat die Spielergewerkschaft sich nämlich dagegen ausgesprochen, einen langsamen Anstieg des Salary Cap vorzunehmen. Das heißt also, es hätte jetzt nicht unbedingt einen riesigen Spike gegeben, also diesen riesigen Sprung, sondern es hätte einen stetigen, langsamen Anstieg der Cap über die nächsten, sage ich mal, 5 bis 10 Jahre gegeben. Und das hätte natürlich den Oklahoma City Thunder wesentlich mehr Zeit gegeben und gleichzeitig den Warriors nicht genug Platz unterm Cap, überhaupt diesen Move dann zu vollziehen. Das ist ganz ironisch, dass dann eben dieser Wunsch nach sofortiger Maximierung der Verträge durch die Spielergewerkschaft im Prinzip dieses ultimative Superteam erst ermöglicht hat mit den vermeintlich 3 besten Shootern in der gesamten Liga und, weiß ich nicht, 4 bis 5 All-Stars vermeintlichen. Das ist sehr interessant, genauso wie es dann doch eben auch so ist, dass mit dem alten CBA es noch so war, dass man die Luxussteuer, die jedes Team zahlen muss, wenn sie eine gewisse Grenze überschritten hat, über dem Cap zahlen muss, wo dann jeder Dollar, den man an Spielergehältern zahlt, mindestens einmal, wenn es jetzt die Repeater-Tax betrifft, sogar mehrfach an die Liga weitergezahlt werden muss. Dass eben diese Repeater-Tax damals dazu geführt hat, dass Teams unglaublich viel Angst davor hatten, zu viel Spielergehälter zu bezahlen. Da war es im Prinzip auch, Ironie des Schicksals, das einzige Team, die Dallas Mavericks, die davor nicht so viel Angst hatten und die mehrfach Luxury-Tax bezahlt haben. Dadurch, dass die Cap jetzt so stark steigt, spielt das gar keine Rolle mehr. Und die kleinen Teams werden also nicht mehr geschützt, effektiv ihre Stars zu verlieren. Und das führt letztendlich dazu, dass solche Superteams jetzt in diesem kleinen Frame, wo die Cap so steigt, eben existieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Superteams, ich glaube jetzt die nächsten beiden Jahre, also dieser Sommer und der nächste Sommer, die sind halt durch den Salary Cap Anstieg, dass alle mehr Geld ausgeben können als vorher. Das sind zwei sehr besondere Jahre. Das wird sich danach einpendeln, vielleicht sogar ein Stück weit wieder runtergehen. Der andere Weg, wie man es machen könnte, war halt der Weg der Miami Heat, dass alle ein bisschen weniger nehmen und man dann eben versucht, darüber so viele gute Spieler oder großartige Spieler sogar unter einen Hut zu kriegen. Wie kann man das zukünftig, wenn jetzt, wenn wir mal diese besonderen Jahre weglassen, zukünftig attraktiver machen oder die Chance mindern, dass sowas passiert? Ich hatte von Howard Beck war das, glaube ich, kurz nach dem Durant-Trade einen Tweet gelesen, der sagte, eigentlich müsste man, wenn man jetzt nur vom Finanziellen redet, und Durant hätte natürlich auch, also ist er jetzt auch, aber eigentlich nur aus sportlicher Sicht wechseln können, dann hätte das Finanzielle eh keine Rolle gespielt, wenn er gesagt hätte, gut, ich nehme das Minimum oder wie auch immer, ich will unbedingt dahin. Aber wenn man jetzt guckt, am Finanziellen was zu ändern, dass man das, was Teams machen können, also diese 7,5% pro Jahr, wenn du jetzt beim Team bist, bist du das einzige Team, was einem Spieler 7,5% pro Jahr mehr Gehalt zahlen kann. Andere Teams können 4,5% zahlen, was ja bei diesen Unsummen über mehrere Jahre hinweg schon einiges ausmacht, dass man das noch ein bisschen erhöht, dass man sagt, der finanzielle Vorteil, was das aktuelle Team einem Spieler geben kann, der muss noch ein bisschen deutlicher sein, damit es attraktiver bleibt, dass auch kleinere Teams ihre oder Teams, wo nicht schon so ein Kern an Superstars vorhanden ist, dass die ihre Spieler halten können. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu liberal, weil da muss ich sagen, ich glaube nicht unbedingt, dass da die Liga aktiv werden muss. Ich führe das wirklich zu 100% auf diesen enormen Anstieg des Salary Caps zurück, dass hier man jetzt auf einmal 4 Max-Verträge im Prinzip mit dem Cap absorbieren kann, den Kader auffüllt mit Minimum-Verträgen und, sag ich mal, Spezialverträgen, Mini-Level-Exception oder Mid-Level-Exception und so weiter und so fort. Und insofern glaube ich nicht, dass unbedingt die kleinen Teams noch mehr geschützt werden müssen. Wenn man sich jetzt allein die Restricted Free Agency anschaut, ist das eigentlich schon ein immenser Vorteil für kleine Teams, dass man da einfach gleichziehen kann und der Spieler null darüber entscheiden kann, wo er bleibt, indem man einfach dieselbe Summe des Höchstbietenden sozusagen bezahlt und man dann vermeintlich bei dem Team bleiben muss, wo man schon vorher unter Vertrag war. Das ist ja sowieso automatisch so bei dem zweiten Vertrag nach dem Rookie-Vertrag, also nach den ersten 4 Jahren, wo ja auch Teamoptionen mit drin sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da tut die Liga schon sehr, sehr viel. Ich glaube nicht, dass das unbedingt verändert werden muss. Das ist halt, wie du sagst, einfach der perfekte Sturm für diese Superteams jetzt durch diesen Riesen, die Riesenimplosion ja. des Caps. Genau. Also ich glaube, also das ist auch nicht meine Meinung, dass man das machen. Ich fand es nur interessant, dass es halt so ein Ansatz wäre. Man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt darüber redet, über kleine Teams, Golden State ist jetzt nicht der riesigste Markt. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Da ist ein Team gewachsen, woraus dann Superstars entstanden sind. Das ist aber, was das ganze Marketing und was, sag ich mal, das ganze, ja, die ganze Kohle angeht, die da in diesem Markt liegt, ist das überhaupt nicht vergleichbar mit Chicago, New York, Los Angeles und Miami. Also es ist bei weitem nicht der größte Markt, die jetzt hier vier Maximalspieler sozusagen unter Vertrag haben. Das wäre sicher, wenn man jetzt auch noch über Sachen spricht, die Spieler außerhalb verdienen können, das wäre sicherlich in anderen Städten noch entsprechend höher gewesen, als das jetzt in San Francisco oder in Oakland der Fall ist. Ja, und man muss ja das immer wieder betonen, dass das halt wirklich eine Aneinanderkettung dieser bestimmten Umstände gewesen ist, die dazu geführt haben, dass Kevin Durant dann tatsächlich sich dafür entschieden hat. In allererster Linie ist es eine persönliche Entscheidung, eine basketballerische Entscheidung von ihm persönlich, aber eben dann auch den Umständen. Und vorher war es halt eben wirklich häufig so, dass die Teams, dass die Spieler langfristige Sicherheiten gewollt haben, dass also dann trotzdem Franchise-Spieler immer für den langen Max-Vertrag sich entschieden haben und nicht für den kurzen. Dass jetzt im Falle von Durant natürlich auch dazu kam, dass er erst nächstes Jahr diesen größeren Max-Vertrag unterschreiben kann für Spieler, die mehr als 10 Jahre in der Liga waren, wo man dann 30% statt, schieß mich tot, 25-22% des Salary Caps bekommen kann, was natürlich dann äquivalent nochmal immens steigt, dadurch, dass die Salary Cap steigt. All diese Dinge spielen zu bestimmten kleineren Prozent, einstelligen Prozentzahlen in diese Entscheidung mit rein. Aber um jetzt vielleicht mal dieser ganzen finanziellen Diskussion einen Riegel vorzuschieben, letztlich war es wahrscheinlich auch einfach basketballerisch gesehen die sichere Entscheidung von Kevin Durant, wenn er wirklich das Ziel setzt, Champion zu werden. Ja, ich würde auch sagen, lass uns mal auf das Sportliche konzentrieren. Das macht schon Angst, oder? Also wenn du dir jetzt mal anguckst, was die was die Death Lineup sozusagen der Golden State Warriors, wozu die in im letzten Jahr oder vor allem in den letzten beiden Jahren, vielleicht sogar drei Jahren, zu imstande war. Dazu bringst du jetzt vielleicht den aktuell zweit-, drittbesten Spieler der NBA, tauscht quasi Harrison Barnes gegen Kevin Durant. Das ist offensiv und ganz interessant, wie Draymond Green sagte, auch defensiv durch die Länge von Kevin Durant und die gute Defense, die er in der Serie gespielt hat, ist das nochmal einfach eine ganz andere Hausnummer. Auch wenn ich als Dallas-Fan natürlich da ein bisschen mit einem weinenden Auge dran gehe, weil Harrison Barnes ungefähr genauso verdient, fast genauso viel verdient wie Kevin Durant jetzt, muss man natürlich sagen, er ist nicht direkt ausgetauscht worden. Andrew Bogut hat die Warriors verlassen und Festus Ezeli kann nicht weiter unter Vertrag genommen werden. Und das wird natürlich auf die 82 Spiele gesehen schon wehtun. Deshalb so jetzt mal leise die Fühler ausgestreckt, gehe ich auch davon aus, dass während der regulären Saison da nicht ganz so erfolgreich Basketball gespielt wird, aber so ein bisschen mit angezogener Handbremse. In den Playoffs, wenn man dann eh zum Smallball switcht, ist das natürlich ein riesiger Upgrade. Ja. Ja. Und jetzt kommen so die ganzen Ring Chaser, die ganzen Gollums kommen jetzt um die Ecke. wie zum Beispiel David West, der letztes Jahr für 3,50 Euro bei San Antonio unterschrieben hat. Dies Jahr unterschreibt er bei 50 Cent. Jetzt für 50 Cent bei den Golden State Warriors und vielleicht im übernächsten Jahr mit knapp 40 Jahren dann für irgendwie einen halben Kasten Wasser ohne Kohlensäure bei den Cleveland Cavaliers oder so. Also Zaza Pachulia, das finde ich übrigens eine geile Stelle. Wieder im Forza-Team geworden. Ja, Mann, stell dir mal vor, die Golden State Warriors, Zaza Pachulia wurde ja letztes Mal von seinen georgischen Landsleuten schon fast ins All-Star-Team gewählt. Stell dir mal vor, Draymond Green oder so würde aus dem All-Star-Voting rausfliegen, aber die Warriors hätten trotzdem vier All-Star-Starter wegen Zaza Pachulia. Kobe Bryant ist nicht mit dabei, das heißt, fünf sind drin. Ja. Stell dir mal vor, es gibt fünf All-Star-Starter von den Warriors. Alle, die komplette Starting Five. Und einer von denen, Zaza Pachulia. Ja. Ja gut, Zaza Pachulia war ein gutes Signing, gerade auch, weil er so ein bisschen die Bogut-Rolle übernehmen kann, was das offensive Spiel betrifft, mit dem Passen. Aber er ist natürlich nicht annähernd der Rim Protector, beziehungsweise Zaza Pachulia ist es noch nie gewesen und ist vielleicht ein ganz guter aktiver Help-Verteidiger und meinetwegen auch im Pick and Roll zu gebrauchen, aber kann absolut nicht den eigenen Korb beschützen und das fehlt ihnen doch bislang arg. Und die Namen, die da rumspuken, sind schon alle so halbgare Semi-Zombies, um bei der Game of Thrones-Analogie zu bleiben. Das ist so ein bisschen, ach nein, ich darf ja nicht spoilen, shit. Ich weiß gar nicht, ob du schon da bist. Also ich habe nichts gesagt. Ey, Flo, ey, Alter, ey. Mir fehlen noch drei Folgen, Mann, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also mit hier, dass die... Nächster Punkt, nee, Moment mal, dass die Toten jetzt auf dem Weg sind, da bin ich wohl schon. Mehr will ich jetzt nicht in deine Worte reininterpretieren. Yes. Halt die Backen, Mann, noch wirklich, nur noch dieses Wochenende. Was machst du, wenn... nein, alles okay, schon okay. Red weiter über JaVale McGee oder so, irgendjemand, der jetzt nach Golden State geht. Ja, ich müsste tatsächlich gerade mal schauen, wer überhaupt noch available ist. Aber im Prinzip ist das ja, das in Anführungsstrichen nur Rotz. Gleichzeitig... Leandro Barbosa wird wahrscheinlich nochmal irgendwie wiederkommen für ein Jahr Minimum, könnte ich mir gut vorstellen. Ob Nene das machen wird, würde ich sehr stark bezweifeln. Und Mary Spates wäre auch nochmal interessant. Ich glaube, dass er schon ein bisschen mehr Geld verdienen möchte. Das würde mich doch sehr arg überraschen, da er jetzt noch nicht unbedingt im Alter ist oder auch die Summen verdient hat, die irgendwie einen Minimalvertrag rechtfertigen würden. Insofern, vom Kader wird sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Es wird wesentlich dünner sein. Aber wie zum Beispiel beim Dunked-On-Podcast gesagt worden ist heute, sogar wenn sich Steph Curry oder Kevin Durant verletzen würden, das Team ist so gut. Das Team ist so gut. Insofern weiß ich nicht, ob das einen großen Unterschied macht. das habe ich auch gedacht. Also einmal muss man noch sagen, nehmen wir an, sie kriegen jetzt noch irgendeinen für die 5, der in der Regular Season spielt. Vielleicht spielen sie ja sogar mit David West oder wem auch immer. Dann haben sie noch eigentlich die beiden wichtigsten Bench-Pieces mit Iguodala und Sean Livingston, haben sie weiterhin unter Vertrag. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz großer Vorteil, dass, was auch den Wechsel der Minuten angeht, Iguodala kann schön für Durant reinkommen, Steph Curry kriegt durch Livingston seine Pausen oder eben Klay Thompson, wenn Barbosa noch da bleibt. Also ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, dass sie jetzt nicht alles aufgegeben haben für das Durant-Signing. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, habe ich eben auch gedacht. Stell dir vor, Kevin Durant, um Gottes Willen, hoffentlich passiert das nicht, aber Kevin Durant fällt für 3-4 Monate aus, reißt sich irgendwas. Na und? Dann stehen da halt, dann stehen da halt immer noch Curry, Klay Thompson und Draymond Green und das wird immer noch reichen, um 60 Spiele zu gewinnen. Oder, weiß ich nicht, oder Klay Thompson reißt sich irgendwie den Meniskus und fällt bis Weihnachten aus. Dann haben sie mit Pachulia immer noch 4 All-Stars. Ja, und dann stehen da halt Steph Curry und Kevin Durant. Also, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist tatsächlich Wahnsinn. Ich würde gerne ein bisschen sportlich betrachtet den Blick zu den Thunder richten. Wie siehst du die kommende Saison der Thunder? Abseits jetzt mal von der nuklearen Explosion, die Russell Westbrook veranstalten wird. Zwei Worte, Triple-Double. Ja. Triple-Double. 30, 10, 10. Oscar Robinson. Eigentlich so viel Wut, wenn er die Wut über den Sommer konservieren kann, 42, 16, 12 oder so. Wenn er fit bleibt, lass Westbrook völlig ausrasten. Lass uns das vielleicht noch ein bisschen auseinanderbrechen. Also ich würde gerne von dir wissen, wie siehst du den Kader? Kann tatsächlich OKC nach wie vor als Contender gezählt werden? Oder was ist so ein bisschen die Ceiling des Teams, talentmäßig? Dann natürlich, wie siehst du Ausblick die Saison von Russell Westbrook? Da vielleicht weniger sportlich als perspektivisch. Er hat wohl, glaube ich, schon gesagt, dass er jetzt vor der Ablauf der kommenden Saison keinen Vertrag unterschreiben wird, also den Vertrag nicht vorzeitig verlängern wird. Sam Presti kann auf jeden Fall hundertprozentig nicht nochmal dasselbe passieren wie jetzt mit Kevin Durant, dass er nämlich eben seine zwei absoluten bona fide Franchise-Spieler für null und nix verliert. Das heißt, er würde auf jeden Fall vorher die Reißlinie ziehen. Und da lecken sich natürlich schon einige Teams die Finger. Lange Rede, kurzer Sinn. Schieß mal los, kurze Predictions. Was das? Also, ich glaube, unabhängig davon, ob, also jetzt natürlich noch mehr als vorher, aber unabhängig davon hätte OKC sowieso ein bisschen was an ihrem Spiel anpassen müssen, weil sie eben Ibaka weggegeben haben und damit Oladipo jetzt jemanden haben, der das Spiel schon ein Stück weit verändert. Ich glaube, dass sie sich maximal als das viertbeste Team im Westen einreihen können, hinter offensichtlicherweise Golden State, den San Antonio Spurs und den Clippers. Glaube ich, dass sie da die vierte Geige spielen werden, wenn nicht sogar, weil jetzt, wie gesagt, viel verändert worden ist, und weil ich glaube, dass der Impact von Kevin Durant, gerade wenn man darüber nachdenkt, was du eben gesagt hast, dass eben nicht auf Taktik so viel Wert gelegt worden ist und auf Spielsysteme, sondern mehr auf ISO-Plays, dass das einen riesen Impact haben wird, vielleicht sogar Fünfter oder Sechster im Westen werden. Russell Westbrook wird völlig ausrasten, da bin ich fest von überzeugt. Aber er wird die Saison nicht im Trikot der Oklahoma City Thunder beenden, denn das wäre absolut fahrlässig vom Front Office in OKC von Sam Presti und Co. Was ich aber interessant finde und was dagegen spricht, wenn er sagt, er unterschreibt keine Extension, dann wird er das nicht nur bei den Oklahoma City Thunder sagen, sondern dann wird er das auch bei potenziellen Trade-Partnern, wer hat viele Assets oder junge Spieler, Boston natürlich immer zu nennen, LA vielleicht oder wer auch immer, dann wird er das denen auch sagen und sagen, Leute, klar, wenn mich OKC jetzt zu euch hintradet, ich werde bis zum Sommer überhaupt nichts unterschreiben, mir das alles ganz in Ruhe im Sommer angucken, denn wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, er ist nicht der Einzige, der im Sommer Free Agent wird. Und er wird sich bestimmt angucken, okay, Kevin hat jetzt bei so einem Superteam unterschrieben, LeBron hat sein Superteam sowieso schon da stehen. Was macht denn Blake Griffin? Was machen denn die anderen All-Stars, die im Sommer alle Free Agent werden? Das wird er sich ganz genau angucken wollen. Was wiederum für die Teams heißt, die mit OKC traden wollen, gehen wir das Risiko, wirklich ein, zwei, drei junge Spieler, Picks und so weiter in den Ring zu werfen, obwohl wir uns ihn vielleicht nur bis zum Ende der Saison ausleihen? Wird natürlich auf jeden Fall seinem Trade-Value sehr schaden. Ich glaube, dass es trotzdem ein oder zwei Teams gibt, namentlich vor allem Boston und die Lakers, die dieses Risiko eingehen würden. Da gibt's genug junge Assets, dass man eben OKC wieder in den Rebuild schicken könnte. Für OKC ist das natürlich eine unvorstellbare Transformation der Franchise von Jahr für Jahr ein Contender zu sein mit zwei absoluten Top-5-Spielern der gesamten Liga hin zu dem alten Rebuild, den sie ja kurz nach der Ankunft von Durant und Westbrook jahrelang hatten. Gleichzeitig, Adams ist noch jung, auf Kanter oder Kanter kann man auch weiter in einem Team behalten, man hat Cameron Payne, diese ganzen Assets hat man auf jeden Fall, dass man Rebuild wirklich anfangen kann, aber das wird alles nur unter vorgehaltener Hand gesagt, weil das würde natürlich die Fanbase und auch das Team ziemlich verunsichern. Interessant, was das Sportliche betrifft, ich glaube, unter euch gibt es ziemlich viele NBA 2K-Fans, wenn man da spielt und dann steht irgendwie Kevin Durant hat leider einen Kreuzbandriss, möchtest du die Rotation manuell verändern, dann steht da auf einmal 40 Minuten zu verteilen und das ist so der Moment, wo Kyle Singler dann auf einmal 38 Minuten spielt, weil ganz tatsächlich Kyle Singler der einzige Small Forward ist im Team. Das heißt, sportlich wird man da sehr, sehr viele Three-Guard-Lineups sehen. Dann wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, Randy Foy oder Depot und dann eben Westbrook. Hier und da noch Cameron Payne mit dabei. Und das wird natürlich schon das Team sportlich ein bisschen verändern. Interessant, wird schneller, definitiv. Da muss dann Donovan ein bisschen auf jeden Fall zeigen, dass er aus anderem Holz geschnitzt ist. Mhm. Ich sag dir mal eins, wenn du deinen Hintern wieder nach Deutschland schwingen solltest oder ich meinen nach Shanghai, dann ist ja wohl sowas von klar, dass die Golden State Warriors bei NBA 2K ab sofort gesperrt sind. Komplett, sofort gesperrt. Bei mir aber sowieso immer schon. Auch da möchte ich nochmal kurz 95%. Ja, aber das hat ja emotionale Gründe. Genau, ne? Auch da möchte ich ja nochmal 95% der Hörerschaft jetzt willkommen heißen, offiziell im Zug, im Bandwagon, der Warriors-Haters. Willkommen. Ich hab's euch schon längst gesagt. Ihr habt's nicht hören wollen. In den Finals habt ihr eure Ohren zugehalten. Jetzt könnt ihr natürlich den Gang nach Canossa antreten. Ich heiße euch willkommen. Wir werden alle nächstes Jahr gegen die Warriors routen und ich freue mich schon sehr darauf. Parallel auf den Schienen dazu, während du im Führerhaus... Fährt Harrison Barnes nach Dallas. Nein. Die Wand an. Parallel dazu sitze ich in dem Zug, der ebenso prall gefühlt sein wird, mit der Aufschrift We Hate Cleveland. Immer noch. Ich dachte, da sei schon die Klippe runtergestürzt. Nein, das wird sich auch nicht ändern. Ich fahre eigentlich zwei Züge mit so einem Spagat, wie Jean-Claude Van Damme das früher gemacht hat, den Miami-Zug und den Hate Miami und den Hate Cleveland-Zug, die fahre ich beide. Während du dazwischen den Golden State Warriors Zug fährst. Wo wir schon so einen Stuss reden hier und es nach Wilder Westen riecht, natürlich dann nochmal ein Rest in Peace für Bud Spencer. Großartiger Typ. Ja, das stimmt. Eine Ehrenkelle. Ich habe bei Facebook einer Veranstaltung zugesagt, dass man kann ja immer drücken. Ehrenschelle, nicht Kelle. Gedächtnisschlägerei. Gedächtnisschlägerei an irgendeinem Datum wird eine Gedächtnisschlägerei für Bud Spencer veranstaltet. Das ist genau das Richtige. Aber lass uns doch mal kurz, wir haben jetzt über das Sportliche von OKC oder vielmehr du gerade geredet. Wie um alles in der Welt möchtest, also wenn du dir ein Szenario ausmalst, wie du gegen die Death Lineup oder die Nuclear Avengers, Warhead Lineup. Die Avengers von den Golden State Warriors, die Superhelden, wie du gegen die verteidigen möchtest. Du kannst es dir ab sofort nicht mehr leisten, irgendjemanden zu doppeln. Nehmen wir mal an, du würdest versuchen, Kevin Durant zu doppeln, dann stellt sich Klay Thompson in irgendeine Ecke. Wenn du jemand anderen doppelt würdest, dann würde Kevin Durant immer ins 1 gegen 1 mit irgendjemandem gehen können, wo wir wissen ganz genau, wie gut die Warriors switchen können. Dann würde er wahrscheinlich gegen irgendeinen der verteidigenden Guards ins 1 gegen 1 laufen, was gleichbedeutend mit einem Korberfolg ist. Draymond Green und Steph Curry können sich ein bisschen zurücknehmen oder gerade Steph Curry vielleicht den Ball bringen. Die Optionen sind endlos. Es gibt keine Weakside mehr. Das erste Team ohne Weakside. Also es gibt zwei Lösungen hierfür. Die eine ist äußerst effektiv, aber enorm böse. Oder mindestens so effektiv, wie sie auch böse ist. Und das ist, Patrick Beverley und Tony Allen decken jeweils den Spieler, der den Timeout callt. Die andere wäre, und das ist vielleicht eine witzige Antwort, die andere ist die Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks werden das einzige Team sein, das effektiv dieses Team decken kann. Weil die Milwaukee Bucks nächstes Jahr alle ungefähr gleich groß sein werden. Die komplette Starting Five wird 380 Meter Spannweite haben und sie können alles switchen. Offensiv spielen die natürlich absolut grausam und sie werden im Zweifel nur 30 Punkte zusammenbekommen. Aber defensiv wird das auf jeden Fall das Team sein, was ihnen die meisten Schwierigkeiten bringt. Aber jetzt mal im Ernst, wäre es denn ein Mittel weiterhin oder jetzt gerade jetzt ein auch Mittel gegen... Auch weil Matthew Dellavedova das spielt. Tut mir leid, dass ich dazwischen rufe. Der ist auch noch mit hingegangen. Eine Mini-Nemesis. Ja im Vergleich, ich wollte gerade sagen, der hat ja im Vergleich mit zu Giannis und Co. T-Rex-Arme, ne? Also natürlich, aber ich meine jetzt, was sein Verhältnis zu Steph Curry betrifft. Ja. Aber ist es denn ein legitimes Mittel, so groß wie möglich zu spielen? Wenn du sagst, okay, dann spielen wir halt 90s Basketball, wir haben einen 2,10 Meter großen Power Forward und einen 2,20 Meter großen Center? In der Regular Season ja, über 7 Spiele absolut gar nicht. Das denke ich auch. Sobald es ans Switchen geht, hast du verloren. Ja. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre natürlich interessant zu sehen, jetzt einfach mal offensiv oder was die Warriors betrifft in der Defensive, wenn sie, sage ich jetzt einfach mal, ein Tandem wie Rudy Gobert und Derek Favors spielen, ja. Derek Favors wahrscheinlich der physisch stärkste Typ der gesamten Liga und Rudy Gobert am offensiven Brett würde wahrscheinlich permanent Buffet All You Can Eat essen. Insofern kann man natürlich aber auch diese Rechnung genau andersherum sagen. Was würde denn dann bitte Derek Favors machen? Da würde sofort sich beide Knöchel gleichzeitig brechen im Pick and Roll mit Steph Curry. Insofern wird man das sehen. Wird sehr, sehr schwer. Ja. Ich glaube auch, also groß verteidigen und mit großen Leuten agieren, das haben ja die Oklahoma City Thunder in den Playoffs jetzt gemacht. Nur es gibt für mich kein Äquivalent zu Ibaka und Steven Adams bei anderen Teams. Könntest jetzt sagen, was ist denn mit einem Andre Drummond? Der kann den aber meiner Meinung nach oder Dwight Howard nicht offensiv genug wehtun. Ja, der Andre und Blake. Also alle anderen großen, ja genau, vielleicht, genau, das wollte ich gerade sagen. Marc Gasol auch nicht, zu langsam, vielleicht die Andre und Blake. Aber auch da wird das alles viel zu fix gehen, als dass die so switchen können. Ja, ja, klar. Ich meine, im Prinzip ist das auch egal, auch wenn du switcht. Dann zwischen halt drei der fünf Spieler einfach mal in Dreier aus, weiß ich nicht, 30 Foot über der Andre Jordan. Weil sie es können. Ja. Dann ist das halt einfach mal so. Insofern, ja, ich weiß nicht, da werden wir uns noch genug dran verzweifeln oder werden wir noch genug dran verzweifeln, wenn die Saison dann dran ist. Es wird schon ganz schwierig. Es wird ein Spiel geben, wo alle heiß laufen. Ein Spiel in der Regular Season wird es geben, wo Clay, Steph und Durant beide gleichzeitig alle ultra heiß laufen. Es wird immer mal Spiele geben, wahrscheinlich die meisten Spiele, wo zwei von denen heiß laufen. Eigentlich reicht auch schon ein Spiel, wo einer von denen heiß läuft. Aber wo alle drei heiß laufen und dem Gegner wie beim All-Star-Game 160 Punkte reindrücken oder so. Das wäre krass, aber das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, ja. Oder Steve Kerr geht halt komplett krass raus und lässt sie permanent nie im vierten Viertel spielen und die Jungs averagen irgendwie nur 20 Minuten pro Spiel. Ja. Also 20 Minuten ist natürlich komplett unrealistisch, aber halt, du weißt, was ich meine, dass er wirklich 28, 29, noch krasser halt dann eben agiert, was so das Spiel betrifft, der Jungs für die Postseason. Meinst du denn, um jetzt Trommelwirbel-Überleitung herzustellen, meinst du denn, dass sie tatsächlich nach der regulären Saison erstplatziert sein werden? Augenzwinkern, San Antonio, Augenzwinkern. Augenzwinkern auf, Augenzwinkern zu. ja, ich denke schon. auch wenn San Antonio jetzt nochmal nachgelegt hat, wir sprechen jetzt, keine Sorge, es ist gleich Schluss mit OKC und Golden State, auch wenn sie nochmal nachgelegt haben, ich denke schon. Diesen Run, die 73 Spiele jetzt brechen zu wollen, das werden sie tunlichst vermeiden. Ich glaube, das Team hat im letzten Jahr gesehen, was das an Kraft kostet. Und das Ganze braucht auch ein bisschen, bis es sich findet. 65 Spiele, 62 Spiele locker aus der Hose. Und ich glaube schon, dass sie das beste Team im Westen werden. Ja, ich glaube schon, dass die Spurs da ein bisschen was mitzureden haben. Da die Kaderplanung bei den Spurs ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, möchtest du jetzt noch KD irgendwie was sagen oder sollen wir die Überleitung dann machen zum Team aus Texas? Ich glaube, über ein anderes Team aus Texas Sache, müssen wir auch nochmal sprechen gleich. Aber eine Sache würde ich tatsächlich KD persönlich noch gerne sagen. Hau raus! Wechsel deinen PR-Berater. Diesen Brief, den er für dich geschrieben hat, wo du deine Unterschrift mit Copy und Paste drunter gesetzt hast, den du wahrscheinlich vor Veröffentlichung nie selber gesehen hast, bei der Players Tribune. Komm mir nicht mit, ich verlasse meine Comfort Zone und gehe zu den Golden State Warriors. Willst du mich verarschen? Sag alles oder lass deinen PR-Berater alles sagen, aber nicht, ich verlasse meine Comfort Zone. Das hatte ich auf Twitter auch schon ein bisschen scherzhaft geschrieben. Besten Team der Liga-Geschichte. Wenn du deine Comfortzone verlässt, Dicker, dann gehst du zu den Knicks oder dann gehst du zu den Celtics von mir aus oder zu da, wo du... Isaiah Cannon und Robert Covington und den Sixers. So, da, wo du ein nicht fertiges Gebilde vorfindest, komm mir nicht mit, ich verlasse meine Comfortzone und gehe zu dem Spiel, zu dem Team, was 73 Spiele im letzten Jahr gewonnen hat. Und Comfortzone, wenn du es auf dein Privatleben münzt, du musst in San Francisco wohnen, an der schönen Gold Coast im Westen von den USA. Um Gottes Willen. Also das fand ich wirklich... Sag, du gehst aus sportlichen Gründen, du willst dich verändern, du willst als Spieler reifer werden, in einem Team spielen, bla bla bla, sag das, was man von dir erwartet. Aber nicht, du verlässt deine Comfortzone und gehst zum besten Team aller Zeiten in der Regular Season. Ja, interessant mit der Players Tribune sowieso. Das wird ja jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen beliebter, so solche Art von Announcements dann eben darüber zu machen. Interessant übrigens auch, als ich Kevin Durants Brief, Pseudo-Brief gelesen habe, bin ich anschließend direkt gestolpert, Clickbaiting, zu dem Brief, dem vermeintlichen Brief, den Mike Conley geschrieben hat, der sich komplett anders liest. Den würde ich tatsächlich euch empfehlen, da hat sein PR-Berater seinerseits wesentlich bessere Arbeit geliefert oder geleistet, bisschen authentischer, weniger aufgeblasen und passt wirklich so ein bisschen zu diesem Memphis-Tenor und ein paar ganz coole Insider-Stories auch aus der Saison und den letzten Playoffs, wo ja Conley sich das Gesicht gebrochen hat, um es mal so platt zu sagen. das war wirklich sehr, sehr cool zu lesen, aber was ich eigentlich sagen wollte, die Players Tribune ist ja so ein bisschen zu der Presseagentur von professionellen Sportlern geworden. Und das ist so die letzte Bastion, die ja doch die Teams vorher noch inne hatten, dann eben per Pressemitteilung solche Sachen offiziell rauszuhauen. Und durch Social Media und eben dann auch solche Gebilde wie die Players Tribune ist sogar das dann so ein bisschen geschiftet in Richtung Spieler und noch mehr Macht den Athleten und Spielern. Das finde ich sehr interessant, gerade weil ja allseits bekannt ist, dass die NBA ohnehin schon enorm spielerlastig ist, was so das Machtgefüge betrifft, war dann demnach auch ganz klar, dass das darüber passiert. Weißt du, wer im Hintergrund sitzt und eincasht? Ching, ching! Derek Jeter, ja. Der ehemalige Kapitän der New York Yankees, ist jetzt, ich glaube, einer der Hauptteilhaber von der Players Tribune. Und mit jedem großen Free Agent Signing macht es ching, ching! Auf dem Konto von Derek Jeter. Gut, lass uns KD sein. Ich glaube, um das Team braucht man sich keine Sorgen zu machen. Wir haben alles gesagt oder vieles gesagt, was wir sagen wollten. Lass uns auf die anderen Teams gucken. Ist ja nicht so, als wäre das Einzige, was passiert gewesen wäre. Bang, ja, lass uns auf das zweitbeste Team schauen in der Liga. Ist ja ein bisschen blasphemisch, dass ich jetzt nicht die Cleveland Cavaliers meine, sondern eben die San Antonio Spurs. Ziemlicher Bang und ziemlich underrated auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war sehr ruhig. Pau Gasol unter Vertrag genommen, klar, 36 Jahre alt, aber mit einem passablen Vertrag und wahrscheinlich einem der Best Fits. Jetzt insbesondere dessen, wenn man sich überlegt, dass eventuell Tim Duncan nach 19 Jahren NBA tatsächlich die Schuhe vielleicht an den Nagel hängen. Ganz interessant, ich hatte mit einem unserer Follower auf Twitter. Während ich fasel, suche ich mal seinen Namen raus. Eine kleine Diskussion darüber, super interessant. Er schreibt, dass, oder beziehungsweise ich hatte geschrieben, naja, bitte lass doch das, falls Tim Duncan wirklich retiren sollte, lass das doch noch 3-4 Tage warten, bis dieser ganze Durant-Rummel vorbei ist. Dann kriegt auch das Retirement, der Gang in die Rente von Tim Duncan die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und da hatte er geschrieben, ich scrolle und scrolle und scrolle, wir sind so krass bei Twitter am Start, dass es so lange dauert. Mein Gott. Es war Martin Klotz, einer unserer Hörer bzw. einer unserer Follower, schreibt übrigens selber über Basketball auf Spox und NBA.de, hatte geschrieben, naja, eigentlich ist er doch genau der Spieler, der keine Aufmerksamkeit will. Und dabei ging es mir auch gar nicht so weit darum, da gebe ich ihm völlig recht, gar nicht so weit darum, als ich das gesagt habe, um Tim Duncan selber, sondern wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, als das Thema Finals bei uns am Start war, wo wir so viele Finals-Pots aufgenommen haben, dass du gesagt hattest, naja, das Thema Legacy machen vor allem die Medien. Das machen ja nicht die Spieler selber, sondern gerade so auch so Dumpfbacken wie Stephen A. Smith oder wer auch immer. Die sind dann im Zweifel auch für Legacies verantwortlich, weil sie die öffentliche Meinung bestimmen. Deswegen fand ich, dass man Tim Duncan seinen Platz in den Medien einräumen sollte, damit auch die Generation, die vielleicht seine Prime gar nicht mehr mitgekriegt hat, sondern jetzt die letzten Jahre, eher, dass die auch wissen, welchen Stellenwert er in der Liga hat. Komplett, absolut. Ich find's natürlich absolut scheiße, dass du uns jetzt hier so niedermachst. was unsere Twitter-Präsenz und unsere Podcast-Frequenz betrifft. Aber das, was du jetzt auf Timmy D gesagt hast, nennt sich ja auch so ein bisschen, glaube ich, in der Philosophie Recency Bias, dass die Leute also immer eher tendenziell oder dazu tendieren, das, was vor kurzem passiert ist, dann eher im Gedächtnis zu haben und höher einzuschätzen. Und das ist im Basketball ja sowieso oder im Sport absolut der Fall. Nicht zuletzt unsere epische Diskussion um Lothar Matthäus. Ich glaube, das ist in dem Pod, der niemals erscheinen wird, als wir noch weiter aufgenommen haben, war das eines unserer Problematiken. Können wir vielleicht die nächsten Wochen noch mal ein bisschen drüber sprechen. Oh Leute, das war echt eine Aktion, mein Lieber. vielleicht schneiden wir da mal ein, zwei Sachen raus, wenn ihr schmunzeln wollt, aber wir haben noch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir einige von euch Hörern dann verlieren werden durch das viele Gefluche. War nicht unbedingt jugendfrei, was wir da von uns gegeben haben. Aber um jetzt nochmal den Faden nicht komplett zu verlieren, Tim Duncan, ich glaube schon, dass er es auf jeden Fall verdient hat, dann nochmal so ein bisschen seine Karriere Revue passieren zu lassen. Die 19 Jahre waren schon einer der krassesten Runs, die man bislang in der gesamten Historie der NBA gesehen hat. Und ich glaube schon, dass er die Schuhe an den Nagel hängen wird. Ja, aber werden die Spurs dann dadurch besser, wenn sie jetzt Pau Gasol verpflichten sollten und er quasi... 3-in-1. 1-1. Nein, nicht nur sogar 1-1, 3-in-1. Sie mussten Boris Diaw abgeben. Der spielt jetzt in Salt Lake City bei den Jazz und damit im Prinzip den flexibelsten Frontcourt-Spieler, den sie haben. Boban Marjanovic wird wahrscheinlich nicht wieder unter Vertrag genommen werden können. Dann wäre es sogar ein 4-2 an, weil nämlich auch David West das Team verlassen hat, der mit seinem 5-Euro-Vertrag da war. Insofern sind das schon arg viele Frontspieler oder Frontcourt-Spieler, die dann eben abgegeben wurden, damit man die 15 Millionen von Pau Gasol pro Jahr dann eben unter den Cap bekommt. Naja, das stimmt natürlich. Ich würde sagen, dass Pau Gasol ihnen dann offensiv durchaus mehr Flexibilität gibt, als es die anderen Spieler gemacht haben. Auch wenn Boris Diaw an sich ein flexiblerer Spieler ist, ist Pau Gasol trotzdem offensiv durchaus der bessere Spieler. Wenn auch vielleicht nur auf 2 Positionen, nicht auf 4 Positionen oder 3 Positionen einsetzbar. Aber ich glaube, dass gerade Duncan in der Defense, auch wenn er ein alter Mann ist und auch wenn er nicht mehr so schnell ist, aber mit dem überragendsten Stellungsspiel der ganzen Liga ihnen schon so ein bisschen fehlen wird, weil das war auch immer so ein kleines Buyout für LaMarcus Aldridge in der letzten Saison, dass er sich dann im Zweifel so ein bisschen auf Duncan verlassen konnte. Und Aldridge und Pau Gasol zusammen werden vielleicht schon die ein oder andere Lücke in der Defense auftun. Ja, das ist ja fast schon so wie irgendwie Dirk und Charlie V oder Dirk und ein Stuhl des Assistenztrainers, solche Sachen. Dirk ist der langsamste Spieler, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Nur lass ihn mal in Ruhe. Wir kommen gleich noch zu euch. Ja, wird dich auch überraschen. Ich fühle gar nicht mal so furchtbar. Kleiner Sneak Peek. Ja, dann können wir es ja auch jetzt direkt machen. Ja, dann machen wir es jetzt. Dann los. Ja, was? Ist so eine schöne Überleitung von den Golden State Warriors, weil ihr deren Ass eingekauft habt. Ja, tatsächlich. es gab einige Fans, die ziemlich böse waren, die nämlich dann gesagt haben, wieso gibt's denn überhaupt einen GM in der Liga, der es akzeptiert hat, Andrew Bogut aufzunehmen? Weil tatsächlich in einer absoluten Fantasieliga hätte es keinen GM gegeben, der Andrew Bogut abgenommen hätte. Dann hätte es nämlich gar nicht dazu kommen können, dass Kevin Durant unter Vertrag genommen werden würde. Ist natürlich Quatsch, weil ich glaube, im Zweifel hätten sie einfach gesagt, gut, dann stretchen wir Bogut oder kaufen ihn aus seinem Vertrag aus oder sonst irgendwas, schneiden ihm das Bein ab, damit wir tatsächlich Durant unter Vertrag nehmen können. Am Ende der Linie haben wir einen Second Rounder abgegeben für ihn, was ich ehrlich gesagt ein bisschen viel finde. Das wäre so ein klassischer Vertrag gegeben, wo du vielleicht sogar noch einen Second Rounder bekommst und dann einfach irgendeinen Idiotenspieler abgibst. Aber dadurch, dass wir ihn unter das Salary Cap bekommen können, ist es im Prinzip ein einjähriger Lease des Centers aus Australien. Bin ich okay mit. Ja, so wie wollen wir ihn auch mal nicht, ja. Also wollen wir ihn auch mal nicht schlechter machen, als er ist, ne? Also ich glaube, Dirk Nowitzki wird sich schon eher darüber freuen, dass er, wir haben gerade noch bei den Golden State Warriors drüber geredet, dass er jemanden mit solider Rim Protection neben sich stehen hat. Auch wenn der vielleicht nur 55 oder 60 Spiele macht, auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist, auch wenn er offensiv nicht so viel bringt, aber einen defensiven Anker habt ihr sowieso gebraucht. Ja, also generell, was die Richtung des Teams betrifft, muss man jetzt erstmal feststellen, man hat den Spagat tatsächlich erfolgreich geschafft. Dirk Nowitzki ist weiterhin im Team. Man wird ihm ein Team zur Seite stellen, was vom Talentlevel wirklich akzeptabel ist, was wieder so in den Plätzen 7 bis 9 mitspielen wird, definitiv. Und wo man dann eben nochmal 4 bis 5 Playoff-Spiele mitmacht. Und dann kann sich Dirk nächstes Jahr überlegen, ob er dann retiren möchte. Was ehrlich gesagt meiner Ansicht nach durchaus wahrscheinlich sein könnte, dass das auch passiert. Man hat nämlich eben auch kurzfristige Verträge, das heißt, nächstes Jahr wird man ziemlich viel Cap-Raum haben. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen überlegt, ich glaube bis zu 45 bis 50 Millionen. Darren Williams hat nur einen einjährigen Vertrag, Andrew Bogut ist nur noch ein Jahr dabei, ein, zwei andere Verträge laufen aus. Insofern ist das durchaus akzeptabel, was man da jetzt auf dem Parkett stehen hat. Dirk Nowitzki hat man einen netten Vertrag gegeben, 2 Jahre, 40 Millionen. Ist aber in Anbetracht dessen, dass er insgesamt über 88 Millionen Dollar weniger genommen hat bei Dallas über die Zeit seiner gesamten Karriere, durchaus auch akzeptabel, dass man ihnen da ein bisschen mehr Geld gibt, weil du musst... Akzeptabel? Ja, das ist das erste Mal in den letzten Jahren, dass ihr nicht mit Knöpfen bezahlt habt. Okay. Ich dachte, also jetzt mal wirklich. Ja, also ich habe null Probleme damit. Klar, ich habe mich da vielleicht irgendwie ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Absolut okay. 100 Mal oder 100, aber da gibt's auch nicht wirklich zwei Meinungen. Mark Cuban hat ja witzigerweise gesagt, so ja, Leute, Dirk kann machen, was er will. Wenn Dirk morgen Headcoach sein möchte, dann sagen wir, sorry, Rick, rutsch mal rüber. Dirk ist jetzt Headcoach. Ja. Naja, ich glaube auch. Aber Seth Curry, Junge, 2 Jahre, 6 Millionen. Ich meine, klar ist der falsche Curry und ist jetzt auch nur im verrückten Sacramento gewesen für ein Jahr. Aber 2 Jahre, 6 Millionen ist bei den absurden Summen, die für die Tarik Blacks dieser Liga bezahlt werden, absolut ein Steal. Ja, gibt's vielleicht auch noch irgendwo einen Kendrick Durant, den wir vielleicht zeigen können? Leute, ich sag euch eins übrigens. Es war absolut großartig. Was haben wir, wenn man jetzt noch Jason Thompson unter Vertrag nimmt und wen brauchen wir noch? Irgendein Green oder sowas, dann haben wir nämlich tatsächlich die komplette Starting Five der Golden State Warriors, nur was die Nachnamen betrifft. Dann hätten wir nämlich Curry, dann hätten wir Green, dann hätten wir Thompson, dann brauchen wir nur noch den Durant-Zwilling. Stimmt eigentlich. Ja. Ja, ich glaube auch. Also Dallas hat wie immer am Ende doch die Kunst fertiggebracht, das Beste aus der Offseason zu machen, auch wenn kein richtig, richtig großer Name dabei war. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen. du noch mehr als ich. Ich glaube auch wiederum, dass die Playoffs dieses Jahr wieder drin sind. Carlisle und Nowitzki zusammen im Tandem sind zu gut, um zu schlecht zu sein. Das Team ist zu schlecht, um es übertrieben zu sagen, um zu gut, um richtig, richtig gut zu sein. Aber irgendwo im Mittelfeld der Western Conference werden sie sich mit dem Kader und mit dem Coaching sicherlich tummeln. Super nett, dass wir noch nicht über Harrison Barnes gesprochen haben. War natürlich absolut beabsichtigt. Das wollte ich dir überlassen. War natürlich beabsichtigt. Dein Geburtstagsgeschenk in diesem Jahr. Ja, 100 Millionen Gründe, wieso ich jetzt sehr kritisch die ersten 10 Spiele mir anschauen werde. Ich sag mal so, ich habe ihn lieber in meinem Team für einen Max-Vertrag als Chandler Parsons. Das heißt tatsächlich aber auch nicht, dass ich unbedingt mag, ihn für diesen Preis im Team zu haben. Ich glaube wirklich, dass auch wenn er jetzt jung ist und sich entwickeln kann über die nächsten Jahre, Harrison Barnes ist kein Max-Spieler und wird auch niemals zu einem Max-Spieler werden. Prediction meinerseits, Phil, der explodiert dieses Jahr. Heißt, gib mir Nummern. 16, 7. Nee. 19, 6 und 3. Du kannst mir direkt eine Nummer nennen, die du wetten möchtest, und ich gehe unter die 19. Sofort. Falls du den Typhoon... Ich sag dir, der wird nicht über 17 Punkte machen. Call. Okay. Also, was sagt ihr? Wollt ihr mit einsteigen? Ihr könnt ja mal den Einsatz bestimmen. Ja. Oh Gott, ja klar, weil ich ja auch unendlich Geld habe. Ja, aber jetzt nicht so eine... Ich hab auch 100 Millionen von Dallas bekommen. Ja, falls du den Typhoon am Wochenende unbeschadet überstehen solltest. Kommt mal nicht jetzt mit so einer irgendeiner perversen Scheiße, aber ihr könnt mal den Einsatz bestimmen. Ich sag 19 und du sagst unter 17 oder ja, was gut, hast du gesagt? Nee, dann sag uns, lass uns das 18 sagen. 18 und wir haben die. 18 over under. Nein, ich bin nett. 17,5. Ja gut. Ja, Junge. Passiert nicht. Carlisle, Mann. Hab mal ein bisschen Vertrauen in deinen Coach. Der kann aus Scheiß Gold machen. Mhm. Nach den ersten 3 Spielen, 3 von 16, rastet er aus und lässt Anderson spielen, Mann. Scheiß drauf. Nein, guck Mark Cuban an, Epic Stare dann und sagt, der Motherfucker spielt hier gar nicht mehr. Epic Stare down. Dwight Powell ist übrigens auch 4 Jahre 37 Millionen. So kann ja, man Glück ein Second Round Pick sein. Ich hoffe, 1 oder 2 Millionen gehen an Rajan Rondo. Auch eigentlich eher ein Overpay. Ausschließlich für die Athletik bezahlt, kein Jumper, kaum Freiwurf, viel zu viele Fouls. Bin ich ein großer Fan von dem Signing. Soll ich dir sagen, von welchem Signing ich ein großer Fan bin? Ja, ich weiß es. Brandon Jennings. Ist so. Geil. Ja, 5 Millionen. Ja. Super. Das sind ja fast Peanuts und vor allem die Vertragslaufzeit. Ich meine, wenn es nichts wird, können sich die New York Knicks das ganz in Ruhe angucken und ihn nächstes Jahr wieder ziehen lassen. Aber er ist erst 26, hat mit Sicherheit noch ein bisschen Upside, wenn er annähernd daran anknüpfen kann, an die Form, die er vor seinem Achillessehnenriss gehabt hat, dann ist das ein überragender Backup für Derrick Rose. Und wenn dem eben nicht so sein sollte, dann werden die Anzugschneider in New York dieses Jahr den Cash ihres Lebens machen. Edwin Moore verdient fast 10 Millionen pro Jahr. Über 4 Jahre. Und ist älter als besagter Jennings. Ja. Ich verstehe es halt nicht. Also tut mir leid, Leute. Schreibt mir, weiß ich nicht, schickt mir Memes, sonst irgendwas. Ich verstehe halt einfach nicht, wie es sein kann, dass wenn die Cap um 35% jetzt steigt und dann meinetwegen nochmal um 20% anschließt oder 15, wieso dann alle Spielergehälter um 100% oder mehr steigen. Das verstehe ich einfach nicht. Alan Crabb 70 Millionen. John Lua 42 Millionen, Mann. Die ganzen Solomon Hill 42. Tyler Johnson 4 Jahre 50. Cole Aldridge, Mann, der kauft für mich meinen Kasten Bier am Wochenende ein, ja? Der verdient 3 Jahre 22. Ja? Rajon Rondo 2 Jahre 28. Rajon Rondo hat sich so viel Geld gekostet in den letzten 2 Jahren, ist unfassbar. Und dieser Spieler war in dieser, tut mir leid, dass ich natürlich wieder hier alte Lamellen aufziehe, aber nenn mir einen Spieler oder einen Bekannten von dir, der Basketball liebt, der nicht komplett ausgerastet ist in der Boston Cleveland Serie. Ja, absolut. Ich wollte es gerade sagen. Er war der beste Spieler der Serie. Es ist überragend krass gewesen, wie er gespielt hat. Diese Ellbogengeschichte, wo er sich quasi den Ellbogen ausgekugelt hat und dann mit einer Hand weitergezockt hat. Unfassbar. Ja, überragend. Also und so uralt ist er auch noch nicht, dass er sich jetzt, dass er sich das deswegen irgendwie alles verbaut hätte. Da wären locker 70 Millionen drin gewesen. Guck dir mal Noah an. Noah hat auch schon die ein oder andere Operation hinter sich, ist auch schon 31 Jahre alt, hat 72 Millionen gekriegt. Das wäre locker das die Kohle gewesen, die Rajon Rondo hätte verdienen können. Ist wegen den Jahren. Kein Team will ihn längerfristig binden, weil sie wissen, dass es ein Explosionsgefahr gibt in ihm. Absolut. Guck dir den Coach an. Sie haben Fred Hoiberg, der letztes Jahr schon sich nicht wirklich hat durchsetzen können gegen einige der, also vor allem Derrick Rose in dem Fall und einige der anderen Veteranen. Jimmy Butler hat sich da kritisch geäußert. Die Bulls riechen für mich komplett nach Explosion. Ja, kann gut sein. Das Lustige ist, dass sie den einen, wie so ein bisschen gemunkelt wurde im Verhältnis zu Jimmy Butler, den einen schwierigen Charakter Derrick Rose abzugeben, um sich Mariah Carey ins Team zu holen. Das wird nicht dafür sorgen, dass der Lockerroom mit Rajon Rondo auch nur ansatzweise ruhiger wird, glaube ich. Das stimmt. Witzig wäre, wenn sie noch Nene unter Vertrag nehmen können. Dann können kann sich nämlich Nene und Jimmy Butler im Training immer würgen. Ich möchte gerne mit dir noch über eine andere Sache sprechen. Zwei Free Agents, die aktuell noch Free Agents sind, die ja nicht so zu den schlechtesten der Liga gehören, die sind noch offen. LeBron James. Ich glaube, das Thema hat sich erledigt, bevor es angefangen hat. Und Dwayne Wade. Yes. Was ist mit Dwayne Wade? 2 Jahre, 52 Millionen von Denver unter die Nase gehalten bekommen heute. Eine Scharade sondergleichen, die da gerade vor sich geht, oder? Ja, im letzten Pod haben wir uns ja da schon zu geäußert und da war unsere Meinung relativ klar, dass man aus Sicht von Miami ihn schlecht behandelt hat, Whiteside und Konsorten extrem den Hof gemacht hat, nicht nur jetzt, sondern auch schon während der Saison. Ich glaube, da hatten wir schon recht viel Verständnis dafür, dass er beleidigt war und auch ein bisschen kompliziert hat mit einem Wechsel. Ich glaube aber, das hat auch irgendwann ein Ende. Ich kann mir wirklich absolut nicht vorstellen, dass er in einem anderen Team spielt. Ich glaube, ja. Denver würde auch nicht wirklich viel Sinn machen. Die Cleveland-Gerüchte sind absoluter Stuss, weil er wird nicht für 3,5 Millionen unterschreiben. Und außer wenn sie jetzt sofort Kevin Love und Iman Shumpert verschiffen, dann wird er auch nicht mehr als, weiß ich nicht, 3 Millionen bekommen. Insofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass er in 3 Jahre 60 Millionen Vertrag unterschreiben wird und Miami dann noch ein Jahr draufpackt. Ja, aber das ist doch, also ich finde das echt schwierig, weil ich habe es im letzten Pod schon gesagt, ich möchte mir Dwayne Wade nicht im Trikot eines anderen Teams vorstellen müssen. Schon gar nicht bei Denver. Er kann seine Karriere nicht bei Denver beenden. Ich finde, so eine Trotzreaktion nur wegen der Kohle jetzt irgendwo anders hinzugehen, fände ich völlig unverständlich. Andererseits muss man sagen, ist er wirklich auch einer dieser Spieler, die zum Wohl des Vereins schon auf viel Kohle verzichtet haben. Und irgendwann muss man vielleicht einfach die Reißlinie ziehen und Pat Riley, auch einer der Hauptdarsteller unseres verschwundenen Podcasts, und ihm auch einfach mal zeigen, pass auf, du kannst hier nicht alles mit mir machen. Ich kann jetzt nicht ernsthaft irgendwas darauf antworten, nach dem, was wir über Pat Riley in dieser 50-minütigen Tirade von uns gelassen haben. Pat Riley kommt auf jeden Fall da als ziemlicher Badass raus, um ein bisschen zu teasern. Aber ich glaube auch, dass der Vertrag von Dirk Nowitzki Dwayne Wade einen riesen Boost in seiner Verhandlungsposition gibt, weil das ist im Prinzip tatsächlich genau was Ähnliches gewesen. Dirk hat auf mehr Geld verzichtet und hat sich auch nicht so offensiv, konfrontativ geäußert, jemals. Trotzdem, Dwayne Wade wird dann sagen, ja, schaut doch mal dahin, der ist 39 Jahre alt, kriegt 2 Jahre 40, legt natürlich noch 18 auf, aber ich habe letztes Jahr 20 aufgelegt und war der beste Spieler in meinem Team. Ja. Pay that man. Ja, ich denke auch, dass er, pay that man, ich denke auch, dass er in Miami bleibt. Also von allen Verträgen, ja, die bislang ausgehandelt werden, wurden, ist sicherlich Dwayne Wade nicht derjenige, über den ich mich aufregen werde. Egal, was er bekommt. Nee. Komplett egal. Nee, das denke ich auch. Das werde ich auch nicht tun. Ich möchte eine andere Sache mit dir besprechen. Ich habe es gerade in den anderthalb Minuten, die wir vorher geredet haben, bevor ich auf Aufnahme geklickt habe, schon angeteasert. Nein, nicht Schnee oder Schnellwasser und auch nicht Spatzenkönig. Und mal ein kleiner Gruß an Sky Go. Ja, auch wenn ich euch illegal gucke oder nur über einen Account von einem Kumpel von mir, kann es ja wohl wirklich nicht sein, dass ihr drei Folgen vor Ende, bevor ich damit fertig bin, Game of Thrones da rausnimmt. Habt ihr ein Ei am Wandern? Jetzt muss ich die letzten Folgen irgendwo, was ich hier jetzt nicht sagen kann, mir doch noch legal kaufen, so ähnlich. Also das gibt's ja vielleicht wieder. Wurde in der letzten Folge von Staffel 6 Sky zerstört. Du weißt es nicht. Ja, vielleicht. Also, ja, ich weiß, schieß los, ja, was wolltest du mir noch klicken? Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe Summer League geguckt. Und zwar aus purer Langeweile, weil eben besagte Game of Thrones Folge gestern Abend von Sky runtergenommen worden ist, habe ich gestern mal, und vielleicht wissen das einige gar nicht, mit eurem League Pass, den ihr habt, könnt ihr auch die Summer League aktuell gucken. Das ist kein schöner Basketball, aber um sich den ein oder anderen hochgedrafteten Rookie mal anzusehen, ist das schon ganz cool, so ein bisschen zu gucken, wie er sich gegen seine Altersgenossen schlägt. Ich habe das Spiel gesehen zwischen Boston und Philadelphia, um mir mal ein paar Minuten von Ben Simmons, dem Nummer 1 Pick aus diesem Jahr, zu gönnen. Phil, ich sag dir eins, der Junge wird eine absolute Überrakete. Der ist 6'10", spielt Point Guard, ist so, wie die Amerikaner sagen, Man Amongst Boys, sieht schon aus wie ein richtig gestandener NBA-Spieler und hat ein Auge. Also er kann über jeden auf seiner Position drüber gucken, aber das ist schon so Magic Johnson-like, Mann. Was der da an Pässen rausgehauen hat, wie der diese halbgare Offense da in der Summer League von seinen Teamkameraden zurechtgestellt hat. Timeout. Habe ich gerade Magic Johnson und Summer League innerhalb eines Satzes gehört? Nein, das stimmt nicht. Habe ich das gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Okay, alles klar. Von der Größe her, also Körpergröße. Magic Johnson. Ersetze Magic Johnson mit Shane Larkin oder Rodrigo Bois oder sowas. Gut, dann sagen wir, er kann genauso über die Defense drüber gucken, wie wenn Shane Larkin auf die Schulter nimmt. aber überragendes Passspiel, wirklich. Hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Dafür, dass ich überhaupt noch nichts oder bislang gar nichts von den Rookies gesehen habe, war ich echt positiv überrascht und hoffe, dass die Philadelphia 76ers dann doch nicht zuletzt durch ihn, ein bisschen besseren Ball spielen. Vielleicht sowas wie mit Nerlens Noel oder Okafor das neue Lob City oder wie auch immer. Wenigstens ein bisschen, wenn du schon nicht viele Spiele gewinnst, dann wenigstens ein paar sehr talentierte Spieler, die das Ganze spektakulär machen. Ja, Sergio Rodriguez stößt, glaube ich, zu Philadelphia. Aus Madrid kommt, ganz cool. Hat ein paar ganz coole Jahre gehabt, bei Sacramento unter anderem. Sehr, sehr cooler, schön anzusehender Aufbauspieler. Scheiße, was das Spiel, die Spielanlage betrifft. Ein schön anzusehender Aufbau, ein hübscher Kerl. Insofern, mal schauen. Komme ich nicht mehr raus, muss ich jetzt sofort abbrechen. Nein, ich kann das zweite Knicks-Signing von dieser Woche noch erwähnen. Mindaugas Kuzminskas. Ein Name wie ein WLAN-Passwort, habe ich dir vorhin schon gesagt. 26 Jahre alter Litauer, in Spanien gespielt. Anscheinend, so nehme ich an, ein ganz guter Buddy von Kristaps Porzingis. Das könnte übrigens das Knicks-Duo mit den drei geilsten Namen ever werden. Mindaugas Kuzminskas, Willy Hernan Gomez und Kristaps Porzingis. Wir haben übrigens gerade zwei Hörer aus Kaunas verloren, die sich zufällig reingeladen haben, hier reinhören im Podcast. Insofern. Ja, Moment mal. WLAN-Passwort gilt als der neue Danilo Gallinari. Ich nenne ihn nur noch WLAN-Passwort. Das ist übrigens gut. Lass mich vielleicht kurz sagen, dass Danilo Gallinari komplett Europa zerballert hat mit 19. Insofern mal schauen, wie er das dann machen wird. Vielleicht macht er das ja in der D-League. Freue ich mich drauf. Weitere letzte Anekdote ist, dass das Boston D-League-Team wird eines der besten aller Zeiten werden, mit den ganzen First-Round-Picks, die sie da stashen und die keine Spielzeit bekommen. Aber ich glaube, bevor wir weiter Helme verteilen, wie Bud Spencer backpfeifen, let's call it a day, eine Stunde irgendwas, hat Spaß gemacht. Ja, wenn ihr wüsstet, dass wir zwischenzeitlich ein paar Mal ausmachen mussten, weil der Taifun sich immer weiter nähert, die Verbindung zwischenzeitlich abgebrochen ist. Wenn ihr irgendwie mal einen Ruckler hören solltet, ich gebe mir Mühe, das alles zusammenzuschneiden, aber dann entschuldigt das bitte. Breaking News von CelticsLive.com. Gary Payton und Karl Malone haben gerade auch fürs Minimum mit den Warriors gesigned. Nicht schlecht. Ich glaube, das wird nicht das einzige Mal sein, dass da jetzt in die Richtung Häme ausgeteilt werden. Oh, anderer schöner Post sehe ich gerade. Das erlaubt die NBA also. Da auf dem Foto sind Klay Thompson, Durant und Steph Curry. Und das erlaubt ihr also nicht Dwight Howard, Kobe Bryant und Chris Paul. Hm. Irgendwo erzählt Dwight Howard übrigens, dass er sehr gerne eine Championship nach Atlanta bringen würde. In die Heimat. Ja, viel Spaß dabei. So, dann sind wir durch, ne? Glaube ich auch. Oh, Ray Allen möchte auch zu den Warriors. Ja, ich sage, jetzt kommen die alle wie Kellerasseln aus den Löchern gekrochen. Unglaublich. Ray Allen sitzt seit 2 Jahren auf Barbados und trinkt Champagner. Hm. Bald neben Boris Dio. Denn ich glaube nicht, dass er... Der wird richtig Boris fett Dio, werden bei den Jazz. Der wird jetzt nicht unbedingt nochmal dran ziehen, glaube ich. Der wird auf jeden Fall nicht jagen gehen mit Karl Malone. Wenn, dann wird er gejagt. Ja, das rennt. Nimmt noch schnell seine 2010er Rothschild-Rotweinflasche mit und rennt aus Salt Lake City. Ja. Was für eine gottlose Stadt. Darfst du nicht mal Rotwein trinken, ne? Nix. Aber alle 50 Frauen. Lass uns jetzt rausgehen hier, schnell. Die Leute rollen mit den Augen. Phil, nagel die Fenster mit Brettern zu, halt dich an allem fest, was nicht nied- und nagelfest ist, oder wie man das so schön sagt. Und wenn du den Taifun gut überstanden hast, dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wieder, wenn Dwayne Wade bei den Denver Nuggets unterschrieben hat. Bis dahin, from downtown. Rein, ja, hau. Hast du das gehört? Nein. Ja, warte, ich muss immer ans Dings halten, das Mikrofon. Oh Gott.